Nein, dass sie das noch erleben darf. Oma, wer dacht sich, das Bild von Opa ist heut frisch poliert und sie sitzt da und friert. Und alle kamen zum großen Fest, sogar Onkel Karl. Der kann sie zwar nicht leiden, doch er kam, der Oma ist egal. Alles Gute zum Geburtstag, Oma, alles Gute und viel Glück. Und dann reden alle lauthalslos über Kinder und Geschäft und wie gut der Kuchen wieder war. Die Oma schweigt und schläft. Claudia, komm jetzt hierher! Und dann ist das Fest vorbei und alle gehen sehr schnell weg. Zum Fenster rauf, aber niemand steht mehr da. Die Oma steht nicht auf. Alles Gute zum Geburtstag, Oma, alles Gute und viel Glück. Also Oma, dann bis zum nächsten Jahr.